Zum erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas brachte die venezolanische Zeitung BA vom 21. Mai einen Beitrag. Die Zeitung schrieb, in Widerspiegelung des einmütigen Willens und des Wunsches aller Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der Volksarmee und des ganzen Volkes der DVJK, sei Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas zum Vorsitzenden der Partei gewählt worden. Er sei der höchste Repräsentant des koreanischen Volkes, der mit hervorragender Idee, außergewöhnlicher Führung und erhabener Tugend die Würde und Macht der Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea vor aller Welt demonstriere.